Vögel ziehen Kreis um Kreis, fahles Licht am Hotelfenster, auf den Lippen kalter Schweiß. Will ich zu mir, will ich von mir, eine Wand aus schwarzem Eis. Sind die Straßen dieser Stadt hier, deren Name niemand weiß. Bin ich Magier, bin ich Hexer, Bilder wie auf Essigdrip. Geht es rückwärts, geht es weiter oder steht die Zeit am Fleck? Wie durch Panzerglas, ich seh mich, durch die Nacht wird wie ein Song. Stummes Schreien hinter Gittern und ein Herzschlag aus Beton. Eine Mauer zerbrannt. Und meine Sicht war plötzlich frei und es wurde warm und lit. Eine Mauer zerbrach, tief in mir drin. Und meine Sicht war plötzlich frei und es wurde warm und lit. Den Affenhöhe flüstern, lauf noch von hier, lauf, lauf. Doch von der Selbstkontrolle denkt mir, also gib's gleich besser auf. Von jedem Spiel kenn ich die Regel, kenn die Joker, kenn die Tricks. Weiß den Hochmut im Blick der Sieger, dieses Spiel verspiel ich nicht. Ans Paradies kann ich nicht glauben, auch nicht an die ewige Nacht. Vielleicht daran, dass alles eins ist, an der Liebe macht. Denn am Himmel fremde Zeichen ziehen mich magisch in den Bann. Während über meine Schultern hämisch grinst der Affenmann. In mir drin. Und deines Licht kam plötzlich rein und es wurde warm und hell. Meine Mauer zerbrach, tief in mir drin. Und deines Licht kam plötzlich rein und es wurde warm und hell. Nur mich drin sich Gedanken wie die Strudel auf dem Fluss. In mir spür ich Mauern wanken, warten auf den letzten Stoß. Bin ich der Mond, bin ich ein Engel? Alles Fragen führt mich weit, will mich so wie ich jetzt bin. Und bis zum letzten Strahl aller Welt, des Landbreites zieht vor mir unbebaut, gesund und frisch. Und der Affenmann streicht leis mir graue Falten vom Gesicht. Manchmal Spanner, manchmal Zeher, manchmal voller Tatendrang. Manchmal Lemming, manchmal Lenker, manchmal nur ein alter Mann. Eine Mauer zerbrach, tief in mir drin. Und wollte es nicht, kam plötzlich rein und es wurde warm und hell. Eine Mauer zerbrach, tief in mir drin. Und wollte es nicht, kam plötzlich rein und es wurde warm und hell. Und dein kleines Licht war plötzlich rein und es wurde warm und